drauf. 2 Liter Eistee. Ja, ich weiß. Wisch und deine Hälfte aus, die Schmiererei. Und kann er lesen, setz dich schnell hin, bist du nicht daran. Was du so weiter tust, sieh schwarz für dich. Wo ist denn das Wetter, schlafen nicht? Da kommst du mit einer anderen Ausweg und sprich doch mit den anderen Rücken. Yeah.